Dance Life Rocker. Mit Paul van Dyk. Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder. Los geht's mit Falling Star. Ich bin Paul van Dyk. Wieder schön zu hören, Falling Star von den Star Chasers. Weiter geht's jetzt hier mit Till the Sky Falls von Dash Berlin. Weiter geht's jetzt mit John Gibbons und er hat was gemacht, das nennt sich Beautiful Filth. We'll be right back. Die Dame, die einst noch so wunderschön beim Motorcycle As The Rush Comes sang, ist jetzt auf Solo-Wegen unterwegs und Jess heißt die gute Dame und der Song Ghost. Thank you. Weiter geht's hier mit Let Go. live, 1 live, Rocker, 1 live, Rocker, Wir machen hier weiter mit dem Groove Garcia Remix von No Why im Original von Sarah und Sultan. Thank you. aus ihrem fantastischen Album Riley and Duran, Dead of the Night. Und die Vocals kommen übrigens von Gina Klutz. Weiter geht's mit Sarah Howells und die hat sich zusammengetan mit Lange Out of the Sky. Possible. Yeah. Thank you. Das war 1Live Rocker für diese Woche. Ich bin Paul van Dyk. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute. Bis bald und habt eine gute Zeit. Ciao.